Und wie heißt du? Helene Hirsch. Was? Ich höre dich nicht. Helene Hirsch. Du verfluchte Judensau! Und der Scharführer? Jawohl. Erschießen Sie sie. Ganz bestimmt sogar. Walter!